Gleichgesinnte Flattergeister, Gleichgesinnte Flattergeister, rauben sich des Wortes Kraft, des Wortes Kraft. Gleichgesinnte Flattergeister, Gleichgesinnte Flattergeister, rauben sich des Wortes Kraft. Gleichgesinnte Flattergeister, rauben sich des Wortes Kraft, rauben sich des Wortes Kraft. Mit seinen Kindern suchet ohne dem zu hindern, dass es keinen Nutzen schafft, keinen Nutzen schafft, keinen Nutzen schafft. Belial mit seinen Kindern suchet ohne dem zu hindern, dass es keinen Nutzen schafft. Gleichgesinnte Flattergeister, Gleichgesinnte Flattergeister, rauben sich des Wortes Kraft, des Wortes Kraft. Gleichgesinnte Flattergeister, Gleichgesinnte Flattergeister, rauben sich des Wortes Kraft. Belial, Belial mit seinen Kindern suchet ohne dem zu hindern, dass es keinen Nutzen schafft, keinen Nutzen schafft, keinen Nutzen schafft. Belial mit seinen Kindern suchet ohne dem zu hindern, dass es keinen Nutzen schafft.